1933. Im März entmachtet der christlich-soziale Bundeskanzler Dollfuß das Parlament und beginnt Schritt für Schritt die Diktatur zu errichten, die Ständestaat genannt wird. Der Maiaufmarsch ist verboten. Die Sozialisten rufen zum Mai-Spaziergang auf, der ohne Parolen, ohne Transparente vor Stacheldraht stattfindet. Es folgt der blutige Februar 1934. In den folgenden 12 Jahren gehört die Ringstraße den Paraden und Festzügen der Diktatoren.